Erstens die Schichtenhypothese von E. Wendling. Wendling, übrigens kein Theologe, sondern Philologe, unterscheidet in einem 1908 erschienenen Werk drei nacheinander aufgelagerte Schichten des kanonischen Markus-Evangeliums. Die erste, die früheste Schicht, Markus 1, rührt nach Wendling von einem Urchristen her, den er den älteren Erzähler nennt. Neugierig fragen wir Wendling, wie er denn diesem Erzähler auf die Spur gekommen sei. Es muss doch nicht leicht sein, so denken wir uns, im Markus-Evangelium drei Erzähler aufzustöbern und auseinanderzuhalten. Wie macht man das bloß? Man muss nur suchen und immer wieder suchen. Wer sucht, der findet, eben weil man etwas finden will. Als nun Wendling so verbissen suchte, fand er da nicht im Markus-Evangelium gewisse Partien, die sich durch auffallend klaren und einfachen Stil auszeichneten? Tatsächlich. Und solche klaren Stücke ließen sich auch für Wendlings Empfinden deutlich aus der Masse aussondern. Siehe da, schon war, auf eine leichte Art sogar, der ältere Erzähler entdeckt. Denn alle diese Stücke rühren von einem bestimmten Verfasser her, sagt Wendling. Dieser entdeckte urchristliche Autor muss als ein Mann von ausgeprägter schriftstellerischer Individualität gepriesen werden. Grundzug der Darstellung ist klare Einfachheit und prägnante Kürze. Der ältere Erzähler bietet schlichte, anspruchslose Erzählungskunst und handhabt einen einfachen Stil. Es braucht uns nun nicht zu kümmern, welche Partien Wendling diesem ersten Autor im Einzelnen zuschreibt. Es genügt die einfache Tatsache, dass eine älteste Schichte wirklich gefunden ist. Da wir uns von der Verblüffung noch nicht ganz wieder erholt haben, enthalten wir uns vorläufig der Kritik. Von neuem überprüfte Wendling den Markus-Text, suchte und richtig. Eine zweite schriftstellerische Individualität trat ans Licht, der sogenannte Dramatiker. Dieser Autor machte zu dem schon vorhandenen, vom älteren Erzähler herrührenden Stoff allerlei Zusätze, die er aber in charakteristischer Art immer so gestaltete, dass sie die Vorlage in dramatischer Weise als Vorspiel und Nachspiel ergänzen. Anschaulichkeit und frischer Natursinn bilden die hervorstechendsten Darstellungsmomente des Erzählers Markus 2. Geschickt versteht er es auch, Spannung zu erwecken. Aber er ist nicht frei von bestimmten Marotten. Lebhaft erinnert sich Markus 2 beispielsweise für die Kleidung der handelnden Personen. So entstammt seiner Fantasie das Kopfkissen im Nacken in der Erzählung von der Stillung des Sturmes und das Polster im Zimmer, in welchem das letzte Mahl stattfand. Wegen seiner Liebhaberei für Gewandmotive hat Markus II auch als Verfasser der Notiz über die Kleiderverlosung zu gelten. Eine andere Schrulle dieses Dramatikers besteht nach Wendling darin, dass er einige vom ersten Erzähler berichtete Geschehnisse willkürlich verdoppelt. Fürwahr, es ist ein recht eigenartiger Evangelist, den uns da Wendling präsentiert und dem wir angeblich die zweite Schicht im Markus-Evangelium verdanken. Und wie hat Wendling die dritte Schicht gefunden? Sehr einfach und mühelos. Alles, was nicht vom ersten und zweiten Erzähler stammen kann, was also noch übrig bleibt, das bildet die dritte und letzte Schicht. Wendling nennt den dritten Autor, der sich über das von seinem Vorgänger Geschriebene noch einmal hermachte, den Redaktor und identifiziert ihn mit dem kanonischen Markus-Evangelisten. Wir lernen nun in diesem Redaktor einen seltenen, dummschlauen Menschen kennen, der uns aus dem Staunen nicht mehr herauskommen lässt. Er hat nämlich eine Aufgabe seiner Bearbeitung darin gesehen, in die ihm vorliegende vorzügliche Darstellung Widersprüche hineinzubringen. Unglaublich, aber wahr, beteuert Wendling. Dieser Redaktor sei nämlich wirklich etwas dumm gewesen. Das offenbarte sich durch starkes Missverstehen seiner Vorlage. Er kann sich einfach nicht in die Situation hineinversetzen. Das wahre Bild Jesu als eines klaren, volkstümlichen Redners verzerrt der Redaktor, man weiß nicht recht, ob aus Dummheit oder Berechnung. Sprachlich verfährt er nachlässig und oberflächlich. Er gießt den kraftvollen Originaltext seiner Vorgänger in seinen eigenen banalen Stil um. Er zerreißt eigenmächtig den guten alten Zusammenhang. Aber unser Redaktor ist nicht etwa bloß dumm. Nein, schlau, pfiffig und gerissen ist er auch. Nach Wendling müssen wir ihm nämlich auch die ausgeklügelte Theorie vom geheim zu haltenden Messias zuschreiben. Wir lesen ja im fertigen Markus-Evangelium, dass Jesus in der ersten Periode seines öffentlichen Wirkens verbietet, ihn als Messias öffentlich bekannt zu machen. Dies Messias-Geheimnis hat sich also der Redaktor aus den Fingern gesogen. Leider verfällt der schlaue Mann sofort wieder in den Zustand der Dummheit, denn er versteht es nicht, seine eigene Theorie konsequent durchzuführen. Dass ein Redeverbot völlig zwecklos ist, wenn die Kundgebung schon in vielen Fällen erfolgt ist, stört ihn nicht. Der Redaktor ist ferner der Erfinder der Geheimnissen Parabeltheorie, wonach Jesus Gleichnisse erzählte, deren Sinn nur von den Jüngern verstanden wurde und auch nur nach ihrer Belehrung durch den Meister. Das Volk aber, so fantasiert der schlaue Redaktor, soll die Gleichnisse nicht verstehen und darum spricht Jesus überhaupt nur in dunklen Parabeln. Eine ganz pfiffige Theorie ersinnt sich also dieser Mann. Doch wiederum verfährt er inkonsequent. Wie erklärt es sich, so fragt Wendling, dass er trotz dieser Theorie den alten Zug, dass nämlich Jesus klar und verständlich in seinen Gleichnissen spricht, beibehält? Offenbar müssen wir annehmen, dass er letztere missverstanden hat. So schlau ist er aber dann gleichzeitig doch wieder, dass er imstande ist, Jesus' Worte zu erdichten und sich sogar im paulinischen Sprachstil auszudrücken.